zwischen vier. Der Bademeister ist entsetzt und will mich entfernen. Jetzt ist es an der Zeit, mich kennenzulernen. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Springe ständig vom Beckenrand bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Pübel ständig alles an bei 32 Grad außer Rand und Band. Mit dem Fernglas alle Damen im Visier. Eine davon liegt gleich neben mir. Nett wie ich bin, frag ich, willst du ein Bier? Gestatt, mein Name ist Freibad-Grenadier. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Springe ständig vom Becken an bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Kübel ständig alles an bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Tauche ich unters kühle Nass. Dieser Anblick macht mir einfach Spaß. Die Omas rufen laut: Wir brauchen Hilfe hier. Wer ist da wieder dieser Freibad-Grenadier? Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Springe ständig vom Beckenrand bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Kübel ständig alles an bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin mit 20 Flaschen Bier. Springe ständig vom Beckenrand bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Kübel ständig alles an bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier. Springe ständig vom Beckenrand bei 32 Grad außer Rand und Band. Ich bin Freibad-Grenadier mit 20 Flaschen Bier, pübel ständig alles an, bei 32 Grad außer Rand und Band.